Auf der Gladiatorenschule. Die Römer besiegten nicht nur die Karthager, sondern auch die Griechen, die Juden, die Ägypter, die Briten und hunderte sonstiger Völker. Neben Karthago brannten sie viele andere Städte nieder und machten unzählige Menschen zu Sklaven oder Dienerinnen. Auf diese Weise bauten sie das römische Imperium auf. In vielen Gegenden erzählte man sich Schauergeschichten über die Römer, aber natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, denn wenn die Römer das mitbekamen, hagelte es Strafen. Wir kehren noch einmal kurz zu Saponibal zurück, denn auch sie tuschelte über ihre schrecklichen Erfahrungen, wenn sie anderen versklavten Kindern begegnete. »Als die Römer Karthago zerstörten«, erzählte sie, »haben sie mich als Sklavin nach Rom verschifft. Dort hat mich ein reicher Römer auf dem Markt gekauft, für 100 Goldmünzen. Ich muss alles tun, was er sagt. Jeden Tag stehe ich weit vor Sonnenaufgang auf und mache Frühstück für seine Familie. Wenn ich Glück habe, lassen sie mich die Reste essen. Dann muss ich das Geschirr spülen, den Boden schrubben, die Wäsche machen und Wasser vom Brunnen holen. Den ganzen Tag bin ich nur am Rennen, Waschen und Putzen. Sobald ich mich mal kurz ausruhe, schlagen sie mich. Weit nach Sonnenuntergang, wenn alle längst in ihren Betten schnarchen, muss ich der Familie saubere Kleidung für den nächsten Tag rauslegen. Wenn ich dann endlich fertig bin, darf ich mich in meinen schmutzigen Kleidern auf den Boden legen, neben den großen, stinkenden Familienhund. Natürlich zahlen sie mir nichts für die Schufterei. Ich bin ja ihre Sklavin. Mich haben die Römer auch gefangen genommen und versklavt, erzählte ein jüdischer Junge. Ich muss jetzt in einer Goldmine arbeiten. Jeden Morgen schicken sie mich runter in einen Tunnel, der tief in einen riesigen Berg gehauen ist. Dort gibt's kein Licht und kaum Luft. Ich grabe den ganzen Tag nach Gold. Wenn ich abends rauskomme, ist es schon dunkel. Die Römer geben mir verschimmeltes Brot zu essen und nehmen mir alles ab, was ich an Gold gefunden habe. Sie prägen Münzen damit, aber für mich gibt's natürlich nichts. Sie werden durch Faulenzen reich und ich bleibe arm, obwohl ich von früh bis spät schufte. Als nächstes berichtete ein griechischer Junge, wie die Römer seine Stadt niedergebrannt, ihn aus seiner Familie gerissen und an eine Gladiatorenschule verkauft haben. Die Römer lieben Gladiatorenkämpfe, aber nur von den Zuschauerbänken aus. Sie selbst wollen ihr Leben natürlich nicht riskieren. Also fangen sie einfach überall in der Welt Menschen ein und machen aus ihnen Gladiatoren. In der Gladiatorenschule lernen wir, mit Schwertern und Speeren zu kämpfen. Dann bringen sie uns in die große Arena und lassen uns gegen Löwen oder Bären antreten. Ein einziger Albtraum. Mit meinem Minischwert muss ich gegen riesige Raubtiere kämpfen, während das römische Publikum johlt, futtert und sich prächtig amüsiert. Vor einem Monat wurde einer meiner besten Freunde von einem Bären getötet. Und die Römer konnten sich kaum halten vor Lachen. Aber am schlimmsten ist es, wenn sie dich zwingen, gegen einen deiner Freunde aus der Gladiatorenschule zu kämpfen. Wenn du dich weigerst, bringen sie dich um. Zusammen mit deinem Freund.